10:30 ist es und wir kommen zu unserer Lesezeit wie immer mit einer Kurzerzählung am Samstag. David Al-Bahari gilt als einer der renommiertesten Schriftsteller Serbiens. Er lebt aber mittlerweile seit 25 Jahren schon in Kanada. Seine Erzählungen, die sind so vielseitig wie überraschend, handeln von Heimatlosigkeit, Entfremdung, Erinnerung, aber auch von Einsamkeit, Glück, dem Versprechen der Liebe. Und die sind mal realistisch, mal fantastisch und faszinieren durch die pure Kraft der Imagination. Wir haben eine surreale Erzählung heute ausgesucht. Sie trägt den Titel Der Fels. Es liest Reinhard von Stolzmann. Der Briefträger klingelt nie. Er klopft an meiner Haustür. Einmal zeigte er mir, wie er das tut. Er krümmte den rechten Mittelfinger und pochte damit sanft gegen das Holz, als prüfe er dessen Qualität. Wir standen vor meiner Tür und schauten mal auf die Öffnung des Spions, mal auf das Türschloss. Der Briefträger wartete eine Weile, dann klopfte er wieder, diesmal lauter als das erste Mal. »Das ärgert mich am meisten«, sagte der Briefträger. »Ich klopfe und keiner öffnet.« Ich wies ihn darauf hin, dass ich neben ihm stehe, so dass in dem Haus, das ich allein bewohne, jetzt niemand sein könne. »Egal«, sagte der Briefträger, »jemand sollte doch aufmachen.« Er schaute mich grimmig an, als gebe er mir die Schuld dafür, dass meine Kinder groß geworden sind und meine Frau mich letztes Jahr verlassen hat. Ich bat ihn zu warten, lief hinter das Haus, betrat es durch die Hoftür, durchquerte die Küche, den Korridor und das Wohnzimmer, kam zur Eingangstür und rief, jetzt solle er anklopfen. Dann trat ich etwas zurück und lauschte. Ich sah vor mir, wie der Briefträger seinen Mittelfinger krümmte, wie er den Daumen gegen den Zeigefinger presste, die Hand hob und mit dem festen Gelenk gegen die glatte Fläche schlug. Er klopfte dreimal. Die beiden ersten Klopfer verschmolzen beinahe zu einem. Der dritte folgte 2-3 Sekunden später. Ich trat langsam an die Tür und fragte, wer da sei. »Der Briefträger«, sagte der Briefträger. Ich schaute durch den Spion. Es war in der Tat der Briefträger, ein wenig verzerrt durch die Linse, dennoch gut erkennbar. Etwas Vorsicht konnte nicht schaden, vor allem nachdem neulich in einem der Nachbarhäuser eingebrochen worden war. Ich öffnete die Tür und setzte ein breites Lächeln auf. »Oh«, sagte ich, »der Briefträger. Wie schön. Wer hat uns denn heute geschrieben?« Der Briefträger blieb ernst. Wenn er jedes Mal so lange warten müsse, bis man ihm öffnete, sagte er, würde er nie mit seinem Bezirk fertig werden. Er bemühe sich nach Kräften, seine Pflicht zu erfüllen. Bestmöglich. Zur allgemeinen Zufriedenheit. Selbst dann, wenn er traurige Nachrichten zu überbringen habe. Aber die meisten Menschen würdigten das nicht. Mehr als einmal sei es vorgekommen, dass er im härtesten Winter bei minus 20 und mehr Grad 3-4 Minuten vor einer Tür gestanden habe, während der Mensch drinnen, egal ob Mann oder Frau, in aller Ruhe nach dem Schlüssel suchte oder sich abmühte, die verhedderte Türkette aufzudröseln oder, was oft passiere, es nicht fertig brachte, die Alarmanlage auszuschalten, beziehungsweise den Hund zu bändigen, der ihn, wenn er ihm nur nahe käme, in Stücke reißen würde. Dabei, fuhr der Briefträger fort, sei es für ihn kein Trost, gelegentlich Rufe zu hören, Sätze wie »Gleich hab ich's« oder »Komme sofort« oder »Nur einen Augenblick« oder »Fast bin ich soweit«, denn er wisse, dass sie von Leuten kämen, die soeben aus ihren warmen Betten gekrochen waren, die sich, während sie sie aussprachen, räkelten und am ganzen Körper kratzten und sich in diesem Augenblick einen Dreck darum scherten, ob draußen der Wind blase oder die Sonne scheine oder, Gott bewahre, das Hochwasser steige. Er könne glatt vor deren Tür ertrinken, sagte der Briefträger, sie würden nicht einmal mit der Wimper zucken. Allenfalls würden sie ins Wasser springen und versuchen, aus seiner Tasche die an sie adressierten Briefe herauszufischen. Sogar die Einschreibebriefe, obwohl diese nicht ohne vorherige Unterschrift des Empfängers ausgehändigt werden dürfen. Die Menschen seien herzlos, sagte der Briefträger. Jeden Tag werde er in dieser Meinung aufs Neue bestärkt. Er könne mir Tausende von Beispielen anführen, aber nicht heute. Denn wozu mir und sich den Tag verderben? Im Sommer sehe doch jeder, wie trocken seine Lippen seien, fuhr er fort, aber niemand habe ihm je ein Glas Saft angeboten. So wie man ihm im Winter, wenn seine Wangen vom Frost und Wind rau würden, auch nie einen Grog spendiere. Er bahne sich seinen Weg durch den Schnee, trotze dem Sturm, ertrage die Hitze, warte durch den Regen, um uns allen die neue Post zu bringen, aber wir benähmen uns, als sei er ein Asozialer. Uns interessiere einzig und allein, was er uns bringt. Aber in dem Augenblick, da wir die Sendung in unseren Händen hielten, wetteiferten wir darin, wer am schnellsten die Tür zuschlägt. Mehr als einmal habe man sie ihm gegen die Nase geknallt, fuhr der Briefträger fort. Nur weil der Empfänger es eilig hatte, das Päckchen oder den Umschlag möglichst schnell aufzureißen und zu sehen, was drinnen steckt. Und wenn ihm dabei zufällig, was tatsächlich schon einige Male passiert sei, die Nase blutig geschlagen wurde, dann konnte er klopfen, solange er wollte. Er konnte bis zum jüngsten Gericht warten, vor dieser Tür verbluten. Die Tür blieb zu. Er griff in seine Tasche und holte aus ihr zwei Briefe, einen in einem gewöhnlichen und einen in einem Luftpostumschlag, betrachtete deren Briefmarken und übergab sie mir. Ich nahm sie vorsichtig, als reiche er mir glühende Hufeisen. Der gewöhnliche Brief war von der Bank, das sah man an deren Logo in der oberen linken Ecke. Den musste ich nicht öffnen, ich wusste ja, dass er schlechte Nachrichten enthielt. »Das sei einer dieser Briefe, die gar nicht das Licht der Welt erblicken dürften«, sagte ich zum Briefträger. Ich faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Jackentasche. Der Briefträger rührte sich nicht von der Stelle. Er stand vor der offenen Haustür, blinzelte und atmete schwer. Der Luftpostbrief kam, wie seine Briefmarken verrieten, aus Neuguinea. Aber nirgendwo stand, wer ihn abgesandt hatte, während mein Name und die Adresse mit einer Schreibmaschine geschrieben waren, an der man, dem blassen Abdruck einiger Buchstaben nach zu urteilen, schon längst das Farbband hätte auswechseln müssen. Ich drehte und wendete ihn und hielt ihn gegen das Licht, bis mir der Briefträger sein Taschenmesser reichte. Ich schob die Klinge in den Umschlag und schlitzte diesen der Länge nach auf. Der Brief war auf ein dünnes Blatt Papier geschrieben. Geschrieben hatte ihn meine Frau. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und während ich dem Briefträger erläuterte, dass meine Frau mir geschrieben habe, kamen mir fast die Tränen in die Augen. Der Briefträger rührte sich nicht von der Stelle. Er nickte verständig, klappte das Taschenmesser wieder zu und schob es in seine Tasche zurück. Ich kehrte ihm den Rücken zu und faltete behutsam das beschriebene Blatt auseinander. Nach einem Jahr bekam ich einen Brief von meiner Frau und das auch noch aus Neuguinea, auf durchsichtigem Papier in einem Umschlag mit bunten Briefmarken drauf. Ich wollte mich ihm möglichst ungestört widmen. Da aber spürte ich des Briefträgers Atem in meinem Nacken. Ich drehte mich um und sah, dass er seine Brille aufgesetzt hatte. »Was schreibt sie?« fragte der Briefträger. »Sie schreibt«, sagte ich, »dass sie in Neuguinea ist und dass nichts so ist, wie sie es sich vorgestellt hat.« »Und wie hat sie es sich vorgestellt?« fragte der Briefträger. »Sie dachte, das sei das Ende der Welt«, sagte ich, »und sie würde dort glücklich sein. Aber sie habe nicht mit Sümpfen, Krokodilen und Mücken gerechnet.« Der Briefträger fand auch, dass sie deswegen nicht bis nach Neuguinea reisen musste und fügte hinzu, sie hätte all dies auch an einem weniger entfernten Ort haben können. »Aber«, sagte ich, »sie schreibt auch, sie habe ein Gebirgsdorf am Ufer eines kleinen Sees entdeckt und dort einen Felsen, auf dem, sobald sie sich darauf niedergelassen hat, vollkommene Ruhe in sie einkehrt.« Der Briefträger beugte sich über meine Schulter. »Sie schreibt aber nicht, wie das Dorf heißt«, sagte er. »Sie schreibt«, sagte ich, »dass sie den Wunsch verspürt hat, diesen Felsen nie mehr zu verlassen und dass sie die ganze Nacht und den größten Teil des darauffolgenden Tages auf ihm sitzend verbracht hat, ohne auch nur den geringsten Hunger zu empfinden.« »Unglaublich«, sagte der Briefträger. Aber ich vermutete schon, dass er ihr nicht glaubte. »Und sie schreibt weiter«, sagte ich, »dass in Neuguinea die größten Schmetterlinge der Welt leben und dass das erste Exemplar gefangen wurde, indem man es mit einer Flinte vom Himmel holte. Der Briefträger schwieg. Ich drehte mich um. »Ich nehme an«, sagte der Briefträger, »sie kommt nicht mehr zurück.« »Sie kommt nicht mehr zurück«, sagte ich. »Und sie bleibt«, sagte der Briefträger, »auf diesem Felsen am Ufer sitzen?« Ich nickte. Der Briefträger seufzte und hängte seine Tasche auf die andere Schulter. »Ich glaube, ich kann Sie verstehen«, sagte er, »denn auch ich wünsche mir manchmal, während ich darauf warte, dass man mir die Tür öffnet, am Ufer eines Sees zu sitzen und mit den Füßen im Wasser zu planschen.« Ich hingegen konnte sie nicht verstehen, wollte das aber nicht sagen. Ich steckte das Blatt wieder in den Umschlag. Der Briefträger seufzte noch einmal und schickte sich an, weiterzugehen. Auf dem Rasen hielt er inne und drehte sich um. »Wenn die Schmetterlinge so groß sind«, sagte er, »wie groß müssen dann erst die Blumen sein?« Was für eine Vorstellung. Schmetterlinge, die man vom Himmel mit der Flinte herunterholen muss und Blüten vielleicht so groß wie Autoreifen. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt in dieser Erzählung. Der Fels von David Al-Bahari, gelesen hat Reinhard von Stolzmann.